Ich steh wieder auf, egal wie tief ich gefallen bin, auf mir. Ich steh wieder auf, diese Hater wollen mich zu Fallen bringen. Auch weil ich mich los weiß, ich hab schon so weit. Und ich fühle mich so leicht. Nur weil ich weiß, ich steh wieder auf. Yeah. Es hat bei uns angefangen, mit deiner iPhone 4 Kamera. Man, diese Zeiten waren hammerhart. Keiner nahm uns ernst, weil wir unser Ding machten. Dachten uns aus und meinen, dass wir es nicht schaffen. Doch wir gaben Fick drauf, was die anderen sagten, es machte nichts aus. SKK kam Kickdown aus dem Nichts raus. Ohne Push, ohne Geld, dachten nie ans Ende, wo uns die Leidenschaft hält. Ich hab gelernt, du musst einfach immer an deinen Traum glauben. Auch wenn graue Wolken hin und wieder auftauchen, sieh nicht aus den Augen. Verlieren und musst dich trauen, du wirst staunen, was dein Augen nicht so ausmacht, also lauf. Du bist nicht irgendein Applaus in einer Crowd. Wenn du willst, schaffst es raus, gib nicht auf. Schau auf, ich selbst wurde ausgelacht. Doch ich hab drauf gekackt und etwas draus gemacht, yeah. Ich steh wieder auf, egal wie tief ich gefallen bin, auf mir. Ich steh wieder auf, diese Hater wollen mich zu Fallen bringen. Weil ich mich los weiß, ich hab schon so weit. Und ich fühle mich so leicht. Nur weil ich weiß, ich komm von einem McDonalds-Tresen. 6 Pommes jeden Tag den Speckbomben geben. Zu Sex ohne Regeln mit den heftigsten Mädels. Fresh auszusehen und wie ein Chefkoch zu leben. YouTube-Star, fick Zukunftsangst. Dunkelheit ist weiter fern, nämlich Kuckucksklan. Ich hoffe irgendwann nie wieder mit dem Zug zu fahren. Dein Leben rast wie im Flug, da ist ein Zug zu lahm. Ich komm mit Chaos im A7, Hub und Tanz. Hier wird vorbei, sind die allercoolste Crew im Land. Guck, bei Snipes hab ich jeden Schuh zuerst gekannt. Und jetzt bin ich genau the fame wie ein Air Force One. Komm, ich zeig dir, wie's geht. Ich hab dieses Leid schon erlebt, es ist Zeit zu gehen, Zeit zu verstehen. Das ist mein Leben, was hast du zu reden, euer Junge, was geht?